er von Frauen hält. Hey Babe, ich bin ein Frauenheld. Dirty die Frau mit Pheromonen. Nicht nur eine, nein Millionen. Aber dieses eine freche Lächeln, das schon fast so schön ist. Keine Schwächen, Herzen brechen, aka Matratzenkönig. Und du schimpfst mich Egoist, dabei verreiß ich Ego-Trip. Du sagst, dass ich die Frauen verletzt, doch lässt mich schöner Herzen lässt.